Mit 52 Jahren ist er der jüngste Mann, den die CSU mit dieser Doppelfunktion beauftragt. Bayerischer Ministerpräsident und ab heute dann auch CSU-Vorsitzender Markus Söder. Über seine Wurzeln, ja, sein Können, seine Vorbilder spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Bayern, Michael Watzke. Guten Morgen. Guten Morgen nach Berlin. Fangen wir erstmal mit Söders Vorbildern an. Ich bin nur wegen Strauß eingetreten in die CSU. Strauß hat das alles verkörpert, was auch gerade für einen jungen Menschen Politik fasziniert hat. Es hält sich ja das Gerücht, dass Markus Söder als Jugendlicher ein Poster von Franz Josef Strauß auch im Zimmer hängen hatte. Und das gerade im eher so linksliberalen Nürnberg, seiner Heimatstadt. Was ist da dran? Das stimmt. Das hat Markus Söder immer wieder erzählt und das kann er belegen, unter anderem mit einem Foto. In der CSU kommt das natürlich gut an, denn dort ist Franz Josef Strauß. Ich habe das erst vor Monaten erlebt beim Todestag von Franz Josef Strauß, als sich die gesamte CSU in Rott am Inn am Grab oder in der Gruft von Franz Josef Strauß getroffen hatte. Da hat Markus Söder auch geredet und hat nochmal diese Vorbildfunktion herausgestellt, die Franz Josef Strauß für ihn hatte. Und er hat auch gesagt, dass bei einem Wahlkampfauftritt von Franz Josef Strauß im Bundestagswahlkampf Ende der 70er, Anfang der 80er, 1980 war ja die Bundestagswahl, dass er dort in der ersten Reihe gestanden und Franz Josef gerufen habe. Das kommt in der CSU gut an, bei vielen Wählern in der Mitte ist das sicherlich schwierig, aber Franz Josef Strauß ist halt immer noch in Bayern eine besondere Figur. Ein anderes Vorbild für Söder, sicherlich auch Edmund Stoiber, der ihn auch zum Generalsekretär machte. Warum hat Stoiber Söder so gefördert? Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Zum einen hat Edmund Stoiber in Markus Söder etwas gesehen, das er auch hatte, nämlich diesen Machtinstinkt, dieser unbedingte Wille, nach oben zu kommen. Das haben die beiden gemeinsam. Und es gab etwas, glaube ich, das tatsächlich Edmund Stoiber an Markus Söder bewundert hat, das er selbst nicht hatte, nämlich die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte knapp und prägnant und kurz darzustellen, sodass sie jeder versteht. Denn das, muss man sagen, war Edmund Stoibers Stärke nicht. Er hat eher einfache Sachverhalte immer so dargestellt, dass sie relativ kompliziert waren. Da hat Markus Söder es als ausgebildeter Journalist etwas leichter vielleicht. Ja. Machtinstinkt haben wir jetzt schon gehört. Wovon ist Söder denn wirklich überzeugt? An was glaubt er denn? Wenn ich böse wäre, würde ich sagen von Markus Söder. Also ich glaube wirklich, dass er am meisten überzeugt ist von sich selbst, dass er an sich glaubt. Das ist ja auch nichts Schlechtes grundsätzlich für einen Politiker, wenn er Selbstvertrauen in sich selbst hat. Und ich glaube, Selbstzweifel kennt Markus Söder kaum, nicht mal nach diesem Wahlergebnis, dem letzten, dem schlechten, glaubt er wirklich, dass er das war. Ansonsten, an was glaubt er wirklich? Schwierig. Für was würde er zurücktreten, wenn die Situation mal kommt? Horst Seehofer ist für die Kopfpauschale im Gesundheitswesen zurückgetreten. Ich glaube, das würde Markus Söder nicht tun. Vielleicht brennt er für Bayern. Vielleicht brennt er für dieses Bundesland, in dem er groß geworden ist, das er nie verlassen hat. Vielleicht ist das die Antriebskraft, aber tatsächlich, er ist ein Machtmensch und er kämpft vor allem für sich selbst. Jetzt wurde Seehofer schon benannt. Ab heute würde es sich dann umdrehen, dann würde Söder, der Chef der CSU, auch Chef von Horst Seehofer werden. Wird das denn gut gehen? Ja, da gibt es viele, die das sogar in der CSU, die das mit gemischten Gefühlen betrachten. Ich war jetzt bei der CSU-Klausurtagung in Banz, wo sich die Landtagsfraktion trifft. Da haben mir Landtagsabgeordnete sogar ins Mikrofon gesagt, das wird nur eine Weile lang gut gehen. Vielleicht bis in Berlin die Koalition zerbricht und es dann vielleicht eine Jamaika-Koalition gibt, dann wird Horst Seehofer nicht mehr Bundesinnenminister sein. Denn da sind zu viele Verletzungen passiert. Horst Seehofer lässt sich nicht gerne reinregieren und das müsste Markus Söder und wird er als CSU-Vorsitzender tun. Und deshalb wird das nicht über Jahre, aber vielleicht über Monate einigermaßen gut gehen. Und was ist generell von Söder in der Union zu erwarten? Ist das ein gutes Tandem jetzt mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in der Union? Neuanfang, ist der Asylstreit damit passé? Also dieser Neuanfang hat den Zauber, den jeder Neuanfang hat. Man kann mit, die Amerikaner sagen, clean sheet, also weißes Papier, einfach neu beginnen. Das machen die bis jetzt ganz gut. Werden sie auch heute zelebrieren. AKK wird neben Markus Söder dort sitzen und lächeln. Dann werden sich sicher irgendwann die Bruchlinien zeigen. Die CSU ist immer noch, auch mit einem weichgewaschenen Söder, konservativer und auch in der Asylpolitik sicherlich weiter rechtsstehend als die CDU. Diese Bruchlinien wird es geben. Man wird aber versuchen, sie nicht so deutlich werden zu lassen, wie das zuletzt zwischen Seehofer und Merkel der Fall war. Die beiden waren einfach nicht mehr zu retten miteinander. Das hat niemand mehr geglaubt, wenn die nebeneinander standen. Da sah man schon die Messer hinterm Rücken sozusagen. Und den Vorteil haben Söder und AKK jetzt, dass man ihnen doch noch glauben wird, dass sie einigermaßen klarkommen. Und wenn sie das nicht zerstören in der nächsten Zeit, dann wird das auch einigermaßen funktionieren. Jetzt gibt es erstmal hohe Erwartungen, die lasten auf Söder. Heute soll er erstmal über die 90%-Marke kommen. Das ist das Wichtige bei der Wahl. Und dann aber auch wird natürlich erwartet, dass er die CSU über lange Sicht wieder über die 40%-Marke führt. Droht er sonst zu scheitern? Also die 40%-Marke ist wichtiger als die 90%-Marke, glaube ich. Ob Markus Söder heute 90% erreicht, ich weiß es nicht. Es gibt viele, die hat er verletzt bei diesem Aufstieg an die Macht. Und der ist ja schon auch rücksichtslos gewesen. Und heute, wenn nicht heute, wann dann sollen CSU-Abgeordnete und Delegierte sagen, so, jetzt zeigen wir es ihm mal. Warum sollen die heute die Hinterbacken zusammenkneifen? Es gibt keine Wahl, die jetzt direkt bevorsteht. Also, ich glaube, es wird ein Ergebnis um die 90, vielleicht auch unter der 90. Wichtiger ist, dass Markus Söder mit der Zeit die Abgeordneten und Delegierten gewinnt für die Partei. Aber die 40%, die ist wichtig. Wenn Markus Söder in 5 Jahren immer noch unter 40% bleibt mit der CSU, ich glaube, dann wird es wirklich schwierig. Dann hat er sich schon ein bisschen abgenutzt und dann stellt die CSU, würde die CSU feststellen, dieser Mann ist ja gar nicht der Heilsbringer, den wir erwartet haben. Der ist ja gar nicht so der große Zampano, der uns wieder Richtung, wenigstens Richtung absolute Mehrheit bringt. Macht ist das Entscheidende in der CSU. Da kann man noch so viel hören, wenn jemand keinen Erfolg hat und nicht die Macht greifen kann und auch halten kann und für die restliche Partei binden kann, dann hat er keine Chance und dann wird auch der Stern von Markus Söder wieder sinken. Aber bis dahin ist noch lang hin. Jetzt hat er erstmal 5 Jahre Zeit, um zu zeigen, dass er das kann. Wobei sich vielleicht schon jemand so in Stellung bringt auf Angriff. Karl Theodor zu Gutenberg hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sich im Grunde über die Eignung oder Nicht-Eignung Söders schon geäußert. Also muss man mit diesem Mann auch noch rechnen. Nein, also ich glaube, das ist wirklich durch. Das ist eine Chimäre, die die letzten 5 Jahre durch Horst Seehofer oder die letzten 8 Jahre durch Horst Seehofer immer wieder durch die CSU und durch Deutschland gegeistert ist. Karl Theodor zu Guttenberg ist in der CSU durch. Aber so jemand wie Manfred Weber, der ist sicherlich, kommt vielleicht für den Vorsitz der CSU in Frage, wenn Markus Söder es tatsächlich nicht schaffen sollte. Und die Anforderungen an Markus Söder sind hoch, denn alle sagen, er muss uns in Berlin vertreten, er muss Debatten anstoßen, er muss ein starker CSU-Führer in Berlin sein. Wenn er das nicht schafft, weil er das Amt gar nicht so mag oder weil er sich nur auf Bayern konzentriert, dann wird es schon auch Misstöne geben. Und dann gibt es andere, wie etwa Alexander Dobrindt, der ist noch nicht durch, glaube ich, in der CSU, oder auch Manfred Weber, die dann vielleicht nochmal greifen. Aber heute gehört die Bühne Markus Söder, der auf dem CSU-Parteitag in München neben seinem Ministerpräsidentenamt in Bayern auch noch den Parteivorsitz übernehmen wird. Dazu war das unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Dankeschön. Gerne.